Als er aufstand und eine Diskussion über den amerikanischen Imperialismus und Kolonialismus forderte, fand sie, was sie sonst ärgerlich gefunden hätte, mutig und lebendig. Mit ein paar anderen lief sie ihm am Ende der Veranstaltung nach und lernte so seine Gruppe und die Politik kennen. Sie erinnerte sich genau, wie ihr Gefühl für Jörg sie überwältigte, wie hilflos sie war und mit welcher Hartnäckigkeit sie seine Nähe suchte, ohne Rücksicht darauf, wie sie wirken mochte und ohne Hoffnung, ihn für sich zu erobern. Ja, das Mädchen, das sie damals war, rührte Ilse. Und es rührte sie auch der Junge, der seine Fröhlichkeit bald verlieren und nur seinen Trotz behalten sollte. Aber er rührte sie nur, weil ihre Liebe mit der Wahrnehmung seiner Fröhlichkeit begonnen hatte. Hatte das Schreiben zunächst in ihrer Vorstellung und dann in der Wirklichkeit sie kalt werden lassen? Oder hatte sie zum Schreiben gefunden, weil sie kalt geworden war? Weil sie aufgehört hatte zu lieben? Hatte sie's verlernt? Waren die Katzen ihre Gefährten geworden, weil sie sich in ihnen spiegeln konnte wie in ihren Erinnerungen? Ilse war unbehaglich. Sie musste herausfinden, warum sie kalt blieb, wo sie hätte gerührt sein können und ob sie das Lieben verlernt hatte. Es durfte ihr nicht gleichgültig sein. Aber es war ihr gleichgültig. Tja. Sie musste es herausfinden, aber nicht jetzt. Jetzt drängte die Geschichte. Wie sollte sie sie zu Ende bringen? Wenn es nicht die Rührung über den stolzen, trotzigen Jörg war, der den Antrag auf Begnadigung gestellt hatte, was war es dann, was sich in ihr gegen einen geläuterten, reuigen, aufklärungsbereiten Jan im Gefängnis sträubte? Sie hielt ihn nicht für möglich. Sie hielt es nicht für möglich, dass einer aus einer bürgerlichen Existenz mit Frau und Kindern und gutem Beruf und gesellschaftlicher Anerkennung aussteigt und Terrorist wird, um nach Jahren im Gefängnis geläutert wieder in ein Leben bürgerlicher Werte zu streben. Allerdings hielt sie es auch nicht für möglich, dass einer im und nach dem Gefängnis einsam am terroristischen Projekt festhält. Was bleibt nach dem Gefängnis noch? Auf einmal verstand Ilse Jörgs Zerrissenheit. Aber über einen zerrissenen Jan wollte sie nicht schreiben, also konnte Jan auch nicht festgenommen werden, seine Zeit im Gefängnis absitzen und entlassen werden. Ilse sah aus dem Fenster in den Regen. Wie endet das Leben eines Terroristen, wenn sein Lauf nicht von Polizei und Gericht und Gefängnis aufgehalten wird? Im Ruhestand? Mit einem amerikanischen Pass und einem Schweizer Nummernkonto? In einem Haus auf dem Land, auf Reisen und im Hotel mit einer Frau, einsam? Ilse hatte sich nie nach weiten Reisen und fernen Ländern gesehnt, und Urlaub im Odenwald oder am Bodensee oder auf einer friesischen Insel hatte ihr immer gereicht. Jetzt hätte sie gerne mehr von der Welt gekannt und Jan in die Ferne geschickt, an einer Revolution teilnehmen und bei einem Anschlag zu Tod kommen lassen, einem törichten, furchtbaren, vergeblichen Anschlag, einem Anschlag, in dem sein Leben seine Wahrheit offenbart. Im Zimmer nebenan hörte Ilse Dielen knarren. Sie sah auf die Uhr, es war 6, aber draußen wurde es nicht hell, und der dunkle Himmel sah aus, als könnte es noch lange regnen lassen. Manchmal prasselten die Tropfen gegen das Haus, danach rannen sie die Scheibe hinab. Das Wasser drang zwischen der Fassung der neuen Fenster und dem Mauerwerk durch und stand auf der Fensterbank. Ilse rückte den Tisch zur Seite, zog ihr Nachthemd aus, machte das Fenster auf und bot dem Regen Gesicht und Brüste und Arme. Sie wäre gerne aus dem Zimmer und aus dem Haus gelaufen, nackt, über die Terrasse in den Park, hätte gerne das nasse Gras unter ihren Füßen und die nassen Blätter der Sträucher an ihrem Körper gespürt, wäre gerne in den Bach gesprungen und darin untergetaucht. Aber sie traute sich nicht. Dann stellte sie sich vor, dass aus dem langsamen Bach ein reißendes Gewässer geworden war, dass sie unbedacht gleichwohl hineinsprang, fortgerissen und untergespült wurde. Sie hatte Angst. Sie schloss das Fenster, zog sich an und stellte den Tisch wieder zurück. Sie schlug das Heft auf, nahm den Stift und schrieb. Der Maître D' ließ Jan hinein, wies ihm aber keinen Tisch zu, sondern einen Platz an der Bar. »Wenn Mr. Barnett kommt, hole ich Sie.« Jan gab Mantel und Tasche an der Garderobe ab und setzte sich. Auch von seinem Platz an der Bar sah er durch die Fenster auf die Stadt, die Hochhäuser, dazwischen Straßen, den Fluss und die Brücken, dahinter den weiten Teppich der kleinen Häuser, in der Ferne das Riesenrad und den Tower des Flughafens. Am Horizont blitzte das Meer in der Sonne. Der Himmel strahlte blau. Jan sollte die Tasche an der Garderobe abgeben. Das war alles. Ein Gefallen, um den er von einem libanesischen Bekannten gebeten worden war, der ihm auch schon den einen und anderen Gefallen getan hatte. Wenn man morgens ins Windows on the World will, muss man Mitglied im Club sein. Du kannst das besser als ich. Der Bekannte lächelte. Jan wog die Tasche mit der Hand. Sie war schwer. Der Bekannte lächelte wieder. Es ist keine Bombe. Was mache ich mit dem Schein der Garderobe? Wir rufen dich an. Jan trank Kaffee und Wasser. Er hatte seinen Auftrag erledigt und konnte zahlen und gehen. Er musste nur vermeiden, dass sein Abgang auffiel und einer ihm Mantel und Tasche brachte. Der Blick aus den Fenstern hielt ihn fest. All die Häuser, all die Menschen, all die Leben. Die Energie, mit der die Menschen hierhin und dorthin fahren und arbeiten und bauen, mit der sie die Erde besitzen und gestalten und bewohnen. Und schön wollen sie es haben. Manchmal bauen sie die Spitze eines Hochhauses wie einen Tempel und eine Brücke wie eine Harfe und begraben die Toten in einem grünen Garten am Fluss. Jan staunte. Alles sah richtig aus. Aber er war so weit weg davon, dass er nicht fühlte, dass es richtig war. Ihm fiel das Märchen vom Riesenspielzeug ein. Auf dem Bild im Märchenbuch nahm die Riesentochter einen Pflug hoch, an dem im Geschirr das Pferd und am Zügel der Bauer zappelte. Er bestellte noch einen Kaffee und noch ein Wasser. Er würde den Tag über in der Stadt bleiben, am Abend ins Flugzeug steigen und am nächsten Morgen in Deutschland sein. Jedes Mal fühlte er die Versuchung, zum Haus seiner Frau zu fahren, sich zu verstecken und heimlich die Söhne zu sehen. Die Universität machte Ferien und die Söhne mochten zu Hause sein. Jedes Mal widerstand er der Versuchung. Er kannte die Adresse und die Telefonnummer. Mehr Verbindungen erlaubte er sich nicht. Er hörte das Geräusch, ehe die anderen Gäste über ihrem Frühstück und ihren Gesprächen aufmerken. Laut, dumpf, mahlend, saugend, als ziehe eine riesige Häckselmaschine ein ganzes Haus in ihren Schlund und zerkleinere es. Im Fenster steht die Stadt schräg, Tische und Stühle rutschen, Geschirr schlägt auf dem Boden auf und zerbricht, die Menschen schreien und halten sich an den Wänden fest, an den Möbeln, aneinander. Jan klammert sich an die Tresen, die Wände knirschen und ächzen, die Stadt rückt gerade und sackt wieder ab, nach links, nach rechts, nach links. Ein paar Mal schwingt der Turm hin und her, dann bleibt er stehen. Für einen Augenblick ist es im Restaurant völlig ruhig. Auch Jan rührt sich nicht. Als sein Telefon in die Stille klingelt, hält er den Atem an, ehe er mit allen anderen loslacht. Der Turm steht, das Telefon geht, die Stadt ist heil und die Sonne scheint. Aber die Erleichterung hält nur für einen Augenblick. Die Kellner und Kellnerinnen, die ausschwärmen wollen, um die Tische und Stühle zurechtzuschieben, die Gäste, die nach den Servietten greifen, um den verschütteten Kaffee und Orangensaft von Anzug und Kostüm zu wischen, sehen grauen Rauch vor den Fenstern und erstarren. Diesmal löst sich die Erstarrung nicht in Gelächter. Die Gäste stürzen ans Fenster, drängen zur Tür, in den Flur, zu den Fahrstühlen. Stühle kippen um, zerbrochenes Geschirr knirscht unter den Füßen. Der Maitre d', Telefon am Ohr, versichert den Gästen, er alarmiere die Feuerwehr. Jan sucht in der Garderobe seine Tasche. Hat jemand unten eine Bombe gelegt und liegt in der Tasche die nächste? In der Tasche liegt ein Funkgerät. Gäste rufen sich zu, ein Flugzeug sei in den Turm gerast und Jan fragt sich, ob das Funkgerät das Flugzeug geleitet hat. Die Fahrstühle sind noch nicht da. So lange wartet man sonst nicht auf sie. Einer fragt nach den Treppen, aber wie soll man 106 Stockwerke zu Fuß schaffen? Einer holt in der Küche ein Fleischerbeil, zwängt es zwischen die Türen eines Fahrstuhlschachts. Andere ziehen und schieben die Türen zur Seite. Sie sehen in den Schacht und sehen Rauch und Flammen und das pendelnde Kabel des Fahrstuhlkorbs. Sie gehen zum nächsten Fahrstuhlschacht und zum dritten und sehen das Gleiche. Die ersten sind schon auf den Treppen. Zu den Gästen des Restaurants stoßen die Teilnehmer einer Konferenz und das Personal, und in den Treppenhäusern stoßen auf jedem Stockwerk weitere Menschen dazu. Keiner drängt, jeder macht so schnell er kann und hilft dem anderen, der nicht so schnell kann. Nur die Schritte auf den Stufen sind zu hören, keinem ist danach etwas Überflüssiges zu sagen. Und was wäre in dieser Situation nicht überflüssig? Bis die Ersten husten und stehen bleiben und den Abstieg zum Stocken bringen. Jan ist unter ihnen, auch er hustet und bleibt stehen. Als der Mann neben ihm das Taschentuch vor den Mund hält und in den Rauch und die Hitze geht, geht Jan mit. Sie kommen nicht weit. Nach einer halben Treppe nimmt es ihnen den Atem. Wie weit sind wir gekommen? 6, 7, 8 Stockwerke, ich weiß nicht. Sie gehen zurück und alle kehren um. Aber auch der Aufstieg stockt bald. Von oben hören sie, dass in den anderen Treppenhäusern auch kein Weiterkommen ist. Aufs Dach! Wir warten auf die Hubschrauber! Jan bleibt zurück. Er fühlt sich nicht gut und setzt sich auf eine Stufe. Das Trappeln der Füße verklingt, aber das Feuer wird lauter und der Rauch steigt höher. Jan steht auf, öffnet die Tür zum Stockwerk und sieht in einer Halle mit offenen Türen. Er geht von Tür zu Tür, von Büro zu Büro. Er weiß nicht, warum er das tut und warum er hier bleibt. Er weiß, er muss auch aufs Dach. Gleich wird er losrennen. Er rennt nicht los. Er geht in ein Büro hinein zwischen Stellwänden und Schreibtischen ans Fenster und sieht, dass auch der andere Turm brennt. Er nickt. Das hätte er den Arabern nicht zugetraut. Er hört ein leises Klopfen und Rufen und folgt ihm vor eine Tür. Er will sie öffnen, sie klemmt. Er reißt an der Klinke, reißt die Klinke ab, tritt die Türe ein. Es ist ein fensterloser Kopierraum, in dem eine junge Frau verstört blinzelt. Sie hat nur das Geräusch gehört und die Erschütterung gespürt. Dann ging das Licht aus und der Turm schwankte und die Tür klemmte. Sie hat keine Ahnung, was geschehen ist. Sie denkt, sie sei endlich gerettet. Jan fasst sie bei der Hand, rennt los, zieht sie mit. Als er die Tür zum ersten Treppenhaus öffnet, schlagen ihm eine solche Hitze und ein solcher Rauch entgegen, dass er sie sofort wieder schließt. Er rennt zu den anderen Türen. Sie an seiner Hand fragt verzweifelt, was ist passiert, warum brennt es? Wer sind Sie? Auch die anderen Treppenhäuser sind nur noch Rauch und Hitze. Jan geht mit der jungen Frau ans Fenster und zeigt ihr den anderen Turm. Sie fragt, wie holen die uns hier raus? Er weiß nicht, was er sagen soll. Wissen die, dass wir hier sind? Haben Sie angerufen? Sie sieht sein ratloses Gesicht. Sie haben gar nicht angerufen. Sie nestelt das Telefon aus der Tasche, ruft den Notruf an, meldet Stockwerk und Büro, den Rauch und die Hitze im Treppenhaus. So, sagt sie. Was jetzt? Er spürt, dass der Boden unter seinen Füßen warm wird. Die Luft im Raum ist stickig und schmeckt nach Rauch und Chemie. Jan nimmt einen metallenen Papierkorb und stößt ihn gegen das Fenster. Zuerst mit der Bodenfläche, dann mit einer Ecke und das Glas splittert und birst. Er haut die Reste des Fensters aus dem Rahmen. Der Boden wird warm. Sie hebt den einen Fuß, dann den anderen und lächelt verlegen. Er nickt. Wir müssen einen Tisch ans Fenster schieben. Als sie es tun, ist der Boden schon so heiß, dass sie sich beeilen. Sie wechseln von einem Fuß auf den anderen. Sie sehen drollig aus. Die junge Frau weiß auch, dass die Hitze den Tisch erreichen wird, auf dem sie jetzt stehen. Was machen wir dann? Wir springen. Sie sieht ihn an und fragt sich, ob das ernst oder Scherz ist. Sie erkennt, dass er es ernst meint. Aber die haben riesige Sprungtücher aufgespannt. Sie müssen nur aufpassen, dass sie nicht mit dem Kopf aufkommen. Sie beugt sich aus dem Fenster und sieht nach unten. Ich sehe nichts. Sie können nicht sehen. Die modernen Sprungtücher werden aus durchsichtigem synthetischem Material hergestellt. Sie sieht ihn an, glaubt ihm nicht, fängt an zu weinen. Wir müssen sterben, ich weiß es, wir müssen sterben. Wir fliegen. Wir nehmen uns bei der Hand und fliegen in den Morgen. Aber auch das hilft nicht. Sie weint, es schüttelt sie. Als er sie in die Arme nehmen und beruhigen will, stößt sie ihn zurück. Sie will nach Hause, sie will zur Mama. Sie nestelt wieder das Telefon hervor, erreicht nur den Anrufbeantworter und hinterlässt, dass sie ihre Mutter lieb hat. Jan hört zu und fragt sich, ob er sich von seiner Frau und seinen Kindern verabschieden soll. Ein erster und letzter Anruf zu Hause, aber der Moment ist schnell vorbei. Er wird nicht kurz vor dem Tod sentimental. Er will der jungen Frau helfen, wie das Orchester auf der Titanic. Der Bodenbelag wird weich und die Tischbeine sinken ein, nicht alle gleichzeitig, nicht alle gleich tief. Der Tisch kippt und steht schief. Die junge Frau verliert den Stand, schreit auf, will sich festhalten, aber verfehlt Jan. Eine Stellwand, den Fensterrahmen, die Arme greifen ins Leere. Sie stürzt aus dem Fenster und fällt, fuchtelt mit den Armen, strampelt mit den Beinen, schreit. Mit Mühe behält Jan die Balance. Er muss springen, auch der Tisch wird warm, gleich wird er heiß, wird er brennen, an manchen Stellen des Bodens züngen Flammen. Jan weiß, dass er nicht schreien und fuchteln und strampeln wird. Aber er will nicht die Muskeln anspannen und die Zähne aufeinander beißen. Er will fliegen. Er will das schnelle, schroffe, schmerzlose Ende nicht fürchten und den Flug genießen. Immer wollte er frei sein. Alle Bindungen hat er abgetan. Er hat im Licht der Freiheit gelebt und mit ihrem Schrecken. Alles, was er getan hat, war richtig. Wenn er jetzt fliegt... Jan springt und breitet die Arme aus. Um 9 läutete Karin die Glocke. Sie erwartete nicht, dass viele kommen würden. Sie hoffte sogar, keiner werde kommen und die Andacht werde ausfallen. Sie hatte den Vers über die Wahrheit, die frei macht, vorlesen und ein paar Gedanken über das Leben in der Wahrheit und die Lebenslügen anschließen wollen. Aber die Träume, mit denen sie mehrmals aufgewacht war, irritierten sie. Sie hatte von dem Embryo geträumt, den sie als junge Frau abgetrieben hatte. Von ihrem Mann, der auf einer Bank saß, lächelte, mit dem Kopf wackelte und sie nicht erkannte. Von ihrer früheren Gemeinde, die aus künstlichen Menschen bestand, pflegeleicht wie die Frauen von Stepfert. Die Träume wollten sie vor Lügen über das Leben in der Wahrheit warnen. Aber warum? Sie hatte nicht vorgehabt, das Leben in der Wahrheit zu fordern und die Lebenslügen zu verurteilen. Sie hatte ihrem Mann nie von ihrer Abtreibung erzählt. Sie hätte es getan, wenn er gefragt hätte. Aber er hatte nicht gefragt. Auch nicht, als sich herausstellte, dass sie keine Kinder haben konnten und dass es an ihr lag. Manchmal dachte sie, er ahne es. Er wusste, dass sie wilde Jahre hinter sich hatte und über manches, was sie damals getan hatte, nicht glücklich war. Und fragte vielleicht aus Liebe nicht. Sollte sie dieses Schweigen aus Liebe durch ein Bekenntnis entwerten? Karin ging in das große Zimmer, machte die Türen auf, ließ die Luft herein, stellte sich in den Türrahmen und sah in den Park und den Regen. Sie atmete Kühle und Feuchtigkeit, vergaß für einen Augenblick ihre Sorge um die Andacht und fühlte sich schön und stark. Sie genoss ihre Stärke. Sie war eine disziplinierte, belastbare Arbeiterin, brachte, wenn andere überfordert und aufgeregt waren, Ruhe und Struktur hinein und plante und entschied mit leichter, sicherer Hand. Sie war gut in ihrem Amt. Sie lehrte ihre Kirche, mit weniger Steuern und weniger Gläubigen zu leben, fand, wenn sie in der Öffentlichkeit das Wort zu den Fragen der Zeit ergriff, den richtigen Ton, und sah denen, die ihren Rat suchten, betroffen und anteilnehmend ins Gesicht. Manchmal hatte sie den Verdacht, ihr Herz sei nicht mehr bei der Sache. Und sie machte ihren Beruf nur gerne, weil sie ihn gut machte. Aber sollte sie ihn darum aufgeben? Sie genoss auch, dass sie eine schöne Frau war. Sie war schlank, hatte große braune Augen und ein glattes, straffes Gesicht, zu dem der graue Bubikopf wie eine modische Raffinesse aussah. Sie wirkte selbst dann jünger, als sie war, wenn sie mit gerunzelten Brauen grimmig schaute, wenn sie ihren Gedanken und Träumen nachhing oder sich beim Geigen- oder Klavierspielen konzentrierte, strahlten ihre Augen in einem Glanz, der nicht kindlich und doch wie das Strahlen eines Kindes, ein Glanz aus einer anderen Welt war. Ihr Mann hatte es ihr so oft gesagt, dass sie es wusste, obwohl sie es im Spiegel nicht sehen konnte. Manchmal setzte sie es ein. Sie stellte 5 Stühle in lockerer Runde auf. Wenn weniger kämen, sähe es nicht leer aus. Wenn mehr, könnte die Runde ergänzt werden. Sie hörte Schritte auf der Treppe. Ihr Mann begrüßte sie mit einem Kuss, setzte sich wortlos gegenüber und schloss die Augen. Andreas sah belustigt zu, sagte auch nichts und machte, als er saß, auch die Augen zu. Jörg setzte sich nicht in die Runde, sondern an die Wand, stützte die Arme auf die Knie und guckte auf den Boden. Auch sein Sohn und Durle mieden die freien Stühle in der Runde, rückten aber zwei Stühle ins zweite Glied und schauten Karin erwartungsvoll an. Ulrich und seine Frau setzten sich auf die freien Stühle. »Gibt es ein Gesangbuch?« wollte Ulrich wissen. Und als Karin den Kopf schüttelte, »singst du uns was vor und wir nach?« Marco lehnte sich neben Jörg an die Wand und verschränkte die Arme. Ilse und Christiane holten sich Stühle ins zweite Glied.